Es ist sicher wieder dasselbe wie das letzte Mal. Bitte nicht. Die nachfolgende Sendung ist weit davon entfernt, ernst genommen werden zu wollen. Wir distanzieren uns aufs Äußerste und möchten nichts mit dieser vulgären Ausstrahlung zu tun haben. Sollte sich trotzdem jemand durch diesen abstoßenden Beitrag beleidigt fühlen, was geht's da überhaupt? Was ist das Sinn und Zweck? Bezeichnet DJ Trash-Wegel. Na geht's, ist schon wieder das? Dasselbe Blödsinn wie das letzte Mal. Was soll das? Echt jetzt ausreichend. Mehr wie genug. So, Funksteuerung aus, vorbei. Und überhaupt, was ist das da eigentlich? Ich weiß da immer noch nicht, worum es da jetzt geht. Was geht's da eigentlich? Bitte nicht schon wieder das jetzt, bitte nicht. Genossinnen und Genossinnen, das ist eine unpolitische Sendung, Freivon Politik. Das ist ja das gleiche wie letztes Mal. Bitte nicht. Fake. A lot of fake. By the way, not everybody is fake. I'm not finished fake. Nicht schon wieder. Das Thema lautet die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen sich darunter etwas vorstellen kann. Wie können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am besten herausfinden, ob an ihren Annahmen, ihren Vermutungen tatsächlich etwas dran ist? Und was heißt das überhaupt, wahre Aussagen über die Wirklichkeit zu machen? Was macht Wissenschaft aus? Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier von der österreichisch-ungarischen Grenze. Der Wachturm, den Sie hinter mir sehen, das ist einer von ganz, ganz wenigen, die es noch gibt. Im burgenländischen Grenzgebiet wird Geschichte geschrieben. Die Gesichter der Menschen wurden grauer und grauer, die Städtebilder wurden grau. Und wie meine Frau schon sagte, eine allgemeine Agonie lag über diesem Land. Und es wurde eigentlich zum Schluss unerträglich. Die letzte kurze Etappe in die Freiheit führt über den Grenzübergang Nickelsdorf. Der entscheidende Schritt verläuft ganz unspektakulär. Und in dem Moment, wo eben diese klaren Grenzen nicht mehr da sind, wird es umso wichtiger für mich selbst als Individuum, Nein zu sagen und diese Grenzen zu ziehen. Hier geht es um Grenzen achten, Grenzen überschreiten, Grenzen berücksichtigen. Die müssen lernen, Grenzen zu ziehen. Die müssen lernen zu sagen, jetzt ist Schluss. Also Grenzen. Ich wurde immer wieder gefragt, wie kann ich meine Grenzen wahren? Wie kann ich dafür sorgen, dass andere meine Grenzen nicht überschreiten? Wir haben hier das Thema Grenzen. Aha. ein Kleinkind nicht lügt irgendwann. Es wird doch so schwer, wenn die Hoffnung nicht wehrt, dass vielleicht alles gut werden kann. No, you can't if you lost the last one. Dad. It was on that fence and I'm having to speak to him every time. No, but this one's different, Dad. This one comes back to you. Frimmerang, part frisbee, part boomerang. With its patented rapid return technology, it's the first frisbee that comes back to you. Jesus fucking Christ, it's coming back. How does that work? Dad, you're such a boomer. Hi, a boomerang. No, Dad, a frimmerang. I'm a rimmerang. What? Oh, Dad, shut your fucking face. No, you fucking talk to me, lad. Sick here. Was habt ihr denn für ein Menschenbild, für eine Vision, wie eine neue Gesellschaft, eine andere Gesellschaft aussehen soll? Sie haben sich freiwillig auf den Glauben programmiert, dass sie keine Wahl haben, wie sich ihr Leben entwickelt. Sie tun einfach, was ihnen das System vorgibt. Es vertrocknet unser Hirn, vorwärts nach Delirium, drum im Kreis herum. Reparieren, funktionieren, Arschloch zusammen beim Salutieren, Ritterkreuz, Gedächtnis schon, Kameradschaft wohl. Bringing the gym to you. They don't take our word for it. Yeah, at the start of every new year, I try to get fit again, obviously, but couldn't do that because of COVID, couldn't get to the gym, but Johnson's gym really helped with that. Treadmill, weights, bench, pull-ups, yoga mat, exercise bike, kettlebell, and more. racist or to use it as a disparaging term for a black person, a person of African-American descent, but rather I use it as a rallying call for us all, underprivileged, underappreciated, underfunded, underfed, underpaid peoples of the world. You know, most of us. Now by saying rallying call, I don't mean that I'm actually calling people together for a common purpose. There is no purpose, no point, no objective, and anything we pretend to try to seek to establish any sort of justice, to find some sort of real meaning and fulfillment to people's lives, will just be abused, corroded, and manipulated by someone, some motherfucker who feeds on this sort of activity. Some asshole will destroy it all by attempting to sell bullshit to stupid people and have them eat it up like it was candy. And by stupid people, I guess I mean us, all of us, you and me and that chick with the weird hair, even that guy who's all angry and doesn't conform, but sort of does. Oh, fuck. Now that I think of it, I'm just being inflammatory for inflammatory's sake, realizing that nothing is worth the fucking effort, but thinking that violence and some sort of revenge is the key, when really, it's not. All these riots and revolutions, all these fanatics and philosophers have done very little in the long run. You struggle and struggle, and then someone else takes over, and in the end, you're worse off and more productive for their cause, and less human as a result. We're all the result of all these revolutions. We're fucking pathetic. Shit. Fuck all this inflammatory bullshit. You might as well join in, sell out, buy some stocks, get yourself some financial stability. No one's looking at you except you. You might as well do what you can and live your life in blissful ignorance of everything except your own self-gratifying sensibility. You have needs, and you need those needs fulfilled. Do it. Join in. Embrace it. Love it, motherfucker. While you can, you don't have much time. Fuck everyone and everything. They aren't worth your time or money. Money. Money. Studentenrevolte, Aufruhr, Staat in Gefahr. Anfangs waren es ja nur wenige in meinem Lokal von diesem linken Studentengesindel. Aber dann sind sie eingesickert wie die Ratzen aus den Kloaken. Aus ist, habe ich mir gedacht, jetzt ist er da. Der Kommunismus! Gastronomen aller Länder, beschleunigt euch! Genosse Franz, ein Bier bitte! Plötzlich habe ich mir überlegt, dass diese Herren Genossen da im Café Passé ja keine große Gefahr fürs Vaterland darstellen können. Die Pfeifenstopfer, Gasthausanarchisten, wann wollen denn die eine Revolution machen? Wenn's dauernd herumsitzen bei mir, angesoffen, fett wie ein Radiergummi, die Trotteln mit ihren angeschwollenen Schädeln vor lauter Gescheit, na die nicht, wissen ja nicht einmal, wie ein echter Proletarier ausschaut. And now for something completely different. Gesellschaft, keiner kommt raus. Geschlossene Gesellschaft, keiner kommt rein. Geschlossene Gesellschaft, keiner kommt raus. Ich will raus aus diesem Irrenhaus. Lass mich raus aus diesem Irrenhaus. Geschlossene Gesellschaft, keiner kommt rein. Geschlossene Gesellschaft, keiner kommt raus. Geschlossene Gesellschaft, keiner kommt rein. Geschlossene Gesellschaft, keiner kommt raus. Ich will raus aus diesem Irrenhaus. Ernstfall ist eingetroffen. Achtung, Achtung! Der größte anzunehmende Ernstfall ist eingetroffen. Gefühle verboten. Oh, ey, oh. Oh, ey, destroy the music industry and the scene to me is pretty fraudulent these days. One to the motherfucking two to the motherfucking three. Drinking, masturbating, overeating, smoking, drinking, masturbating. Competing and fighting, consuming and shitting. Moments in Western civilization. Overeating, smoking, drinking, masturbating. Who's really in it for real and who's in it just because they think it's cool? And there are people that want a revolution, that want to destroy the music industry. And I think for a lot of them, they use the underground as sort of a stepping stone for the major label sellout. I'm a rebel, man. I used to smoke pot. I marched against something once. I have a t-shirt with a slogan on it. I like to drive around town in my four-wheel drive listening to Rage Against the Machine with my seatbelt on. I'm not fighting any system. I'm part of the system. I'm a hypocrite. I'm empty. I'm a black hole. I'm a vacuum. Overeating, smoking, drinking, masturbating. It is chaos, barely being held together by pious hypocrisy and gross sentimentality. Ich weiß noch immer nicht, worum es da jetzt eigentlich geht. Was soll das eigentlich? Bitte, wir brauchen da jetzt Fakten. Wir brauchen die Wahrheit. Zum Beispiel, dass es Winter wird, dass bald um diese Zeit die Sonne nicht mehr gläsern ist, der Ausblick nicht mehr weit. Beispiel, dass der Dicke dort mit Postbeamtenblick die Frau anschaut und wissen muss, die Frau schaut nie zurück. Auch wenn der Marschtakt der Tage mir in den Ohren dröhnt, noch hab ich mich an nichts gewöhnt. Zum Beispiel, dass ein kleines Kind beim Spiel mit Gift verreckt, weil ein Chemieboss seinen Müll just unter uns versteckt. Zum Beispiel, dass man beinahe nichts bekommt, wenn man nicht zahlt, dass niemand jemand irgendetwas glaubt, wenn man nicht prahlt. Auch wenn der pünktlich Gereifte mich laut dafür verhöhnt, noch hab ich mich an nichts gewöhnt. Zum Beispiel, dass ein naher Mensch vor Schmerzen schreit und stirbt. Der Tod schlechthin ein Fakt, das nicht für Gottes Schaltplan wirbt. Zum Beispiel, dass man Liebe kaum zu dritt erleben kann und mancher den als Frau man wünscht, verkehrt nun mal als Mann. Auch wenn mein innerer Pfaffe schon mal von Treue tönt, Noch hab ich mich an nichts gewöhnt. Beispiel, dass du mit mir sprichst und sprichst doch nicht mit mir. Zum Beispiel, dass ich mit dir schlaf und schlaf doch nicht mit dir. Zum Beispiel, dass man grausam oft alltäglich unterliegt. Man löffelt stumm sein Blutgericht und die Gewöhnung siegt. Schutzengel wegen der mir Belastung stöhnt, noch hab ich mich an nichts gewöhnt, an nichts gewöhnt. Thank you. Sie befinden sich in einem Raum, den sie ihr Leben lang nicht verlassen können. Dieser Raum ist ihr Gehirn. In diesem Raum sehen sie einen Film. Einen Film über die Realität. Dieser Film ist ihr Film. Die Frage ist nur, wer schreibt das Drehbuch? Well, I was just driving down Northern Avenue, getting ready to pull into Appleton's, and I was just minding my own business. All of a sudden, too hard, bro. Open the pod bay doors, please, Hal. hell, do you read me? Hello, hell, do you read me? Do you read me, hell? Do you read me, hell? Hello, hell, do you read me? Hello, hell, do you read me? Do you read me, hell? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, hell. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? Hal? Sprache das Denken formt. Unser Denken ist ja abhängig von der Sprache und umgekehrt. Sprache und Denken bedingen sich wechselseitig. Bedeutet, wir sind denkende Wesen und wir denken natürlich in der sprachlichen Formulierung, entweder in Gedanken oder eben laut oder im Dialog, im Miteinander und so weiter in der Kommunikation. Die Wahrnehmung, wie nehmen wir etwas wahr? Wie beschreiben wir diese Wahrnehmung? Und was passiert dann mit der Wahrnehmung? Wir haben nämlich ein Gedächtnis und das Gedächtnis ist sehr wichtig, dass wir dadurch etwas speichern können, dass wir etwas assoziieren können, dass wir etwas aus dem Gedächtnis schöpfen können und das formulieren wir denkend mit der Sprache. Wie die Sprache das Denken formt. Was ist der Wahrheit? Was ist der Wahrheit? Was ist der Wahrheit? Was ist der Wahrheit? Was ist der Fußball? Was ist der Wahrheit? Du hast keine Chance.